بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقنت من الله الله زيجن دوام هات سكايت نتم خفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مش بتوعي لس كان قوت كيب أوصى الله مش بتوعي لس محمد الله سينا ونزين جزان داس beim letzten Mal liebe Geschwister haben wir uns unterhalten darüber dass man Tier heute ob sie tahir sind oder nicht und wenn man sie zu Leder verarbeitet also gerbt ob sie dadurch ihren Status von Tahir oder Najis verändern. Und wir haben uns unterhalten über die Tiere, die zum Verzehr erlaubt sind. Und heute unterhalten wir uns über die Tiere, die zum Verzehr nicht erlaubt sind. Und diese teilen wir in verschiedene Kategorien ein. Und wir betrachten zunächst einmal die Landraubtiere. Landraubtiere sind Tiere, die andere Tiere fangen und mit den Zähnen zerreißen bzw. fressen, wie zum Beispiel Löwen, Tiger, Füchse, Wölfe. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Häute solcher Tiere durch Zakah tahir werden. Zakah, noch einmal, was war Zakah? Zakah war, dass man das Tier nach den Regeln des Islam schlachtet bzw. jagt. Das heißt, das macht, dass man tun muss, damit ein Tier zum Verzehr halal wird. Das hat man Zakah. Manche Ulama sind also der Ansicht, dass solche Tiere wie Löwen, Füchse und so weiter, wenn man die Tiere, die Haut von diesen Tieren nimmt, dass sie durch Zakah tahir wird. Und wie sieht die Zakah in diesem Fall aus, wenn wir sehen? Also das heißt, hier geht es darum, dass sie tahir wird durch die Gerbung. Ja, durch die Gerbung. Eigentlich sollte dieses hier nicht Zakah heißen, sondern Dibar. Dibar. Tayyib. Sie sagen, denn der Prophet a.s. sagte, Dibaruha Zakatuha, das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist dessen Zakah. Sie sagen, der Prophet a.s. hat hier keinen Unterschied gemacht zwischen den Häuten von Landraubtieren und anderen Landtieren. Ebenso berichtet, na, wir sind Kapitel 2.11.3.1 nach der neuesten Version. Ebenso berichtet Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أيما دبار دبر أيما إهاب دبر فقد طهر. Das ist eine Aussage, sagte, welche Haut auch immer gegerbt wird, so ist sie tahir geworden. Welche Haut auch immer gegerbt wurde, ist tahir geworden. طيب. Das sind ja die erste Art von Beweisen, das sind die religiösen Beweise, beziehungsweise die Textbeweise. Ihr zweiter Beweis ist der Qiyas. Was bedeutet Qiyas? Qiyas bedeutet, man hat einen bekannten Sachverhalt, man kennt den Hukum dazu und überträgt diesen bekannten Sachverhalt und seinen Hukum auf einen für uns noch unbekannten Sachverhalt. Warum? Ja, weil sie eine entscheidende Gemeinsamkeit haben. Die sogenannte Illa. Und ihr zweiter Beweis der Qiyas. Sie sagen, ebenso wie die Zakah zur Tahara der Haut eines zum Verzehr erlaubten Tieres führt, führt sie auch zur Tahara der Haut eines zum Verzehr verbotenen Tieres. Denn in beiden Fällen findet die Zakah Anwendung. طيب. Die Zakah in diesem Fall ist die, also das kann man so stehen lassen, die Zakah in diesem Fall ist ja der Vorgang, der dazu führt, dass diese Sache halal ist und tahir ist. Und das ist in diesem Fall das Gerben. Weil wenn du ein totes Schaf hast, ein Meita, ein verendetes Schaf hast, ist es Najis. Wodurch wird es tahir? Durch die Gerbung. Die sagen dann, das gleiche gilt auch für die Haut eines Krokodils, einer Schlange, eines Löwen und so weiter. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama rahimahumullahu ta'ala und das ist die Ansicht, die der Hanafiya und Malikiya zugeschrieben wird. Andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, das sind die anderen, die Shafi'iyya und die Hanabila, sie erlauben die Zakah nur für Tiere, die zum Verzehr erlaubt sind. Sie beweisen ihre Ansicht wie folgt. Zakah bedeutet, ein Tier zu töten, um es zu verzehren. Die Scharia stellt diese Möglichkeit nur für Tiere zur Verfügung, die man auch essen darf. Folglich zerfällt der Qiyas der ersten Ansicht. Also sie sagen, der Hadith, in dem der Prophet a.s. gesagt hat, die Verarbeitung ihrer Haut zu Leder ist deren Form der Zakah. Dieser Hadith, sagen sie, bezieht sich nur auf Tiere, die zum Verzehr erlaubt sind. Und deswegen kann man diesen Hadith nicht übertragen auf Tiere, die zum Verzehr nicht erlaubt sind. Und dann natürlich zerfällt der Qiyas. Im Hadith heißt es, der Vater von Abu al-Malih ibn Usama berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Leder von reißenden Tieren verboten hat. Ja, an Abi al-Malih ibn Usama, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an Jlud al-Siba'. Er hat also das Leder von reißenden Tieren ausdrücklich in diesem Hadith verboten. Tayyib. Die Gelehrten der ersten Ansicht wenden Folgendes ein. Was den Hadith von Ibn Usama angeht, so ist nicht alles, was verboten worden ist, automatisch najis. Also sie sagen, dieser Hadith, der stimmt, der passt, der als Einwand ist richtig, aber nicht alles, was verboten ist, ist automatisch najis. Es ist zum Beispiel auch haram, Gold- und Silbergefäße zu verwenden, dennoch sind beide Materialien tahir. Richtigerweise gilt, dass die zu Leder verarbeitete Haut von Landraubtieren najis ist. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Das ist die Zusammenfassung dieser Ansicht. Und man kann auch sagen, dass Zakah bedeutet, ein Tier islamisch so zu erledigen, dass man es essen darf. Wie gesagt, durch Dhabih, Nahr oder Sayt. Also Dhabih ist das Schlachten, Nahr ist, wenn man ihn mit einem Dolch in den oberen Teil der Brust stoßt, wie gesagt, bei Kamelen und bei Kühen, oder indem man ein Jagdtier jagt. Das nennt man Zakah. Und diese Sache ist in Bezug auf reißende Tiere, Raubtiere, sowieso verboten. Das heißt, wenn du einen Löwen schlachtest, durch Dabh, ist er deswegen nicht zum Verzehr halal. Und deswegen dieser Begriff Zakah bezieht sich auf diejenigen Tiere, die zum Essen grundsätzlich erlaubt sind. Und deswegen ein Tier, das grundsätzlich auch zum Essen ist, dessen Leder, wenn es najis war, weil es verendet ist, darf zu dessen Haut, wenn das Tier verendet ist, darf zu Leder verarbeitet werden, aber das von anderen Tieren, gemäß der Mehrheit der Gelehrten, nicht, weil der Begriff Zakah sich gar nicht auf diese Art von Tieren bezieht und Allah weiß am besten Bescheid. Ein Spezialfall, schauen wir uns an, sind die Hunde. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Haut eines Hundes nach der Gerbung tahir ist. Das ist die Ansicht der Malikiya, logischerweise, weil sie auch vorher schon der Ansicht waren, dass die Hanafiya, dass es tahir wird. Und die Ansicht der Zahiriya. Sie stützen sich auf die allgemeine Bedeutung des Hadithes Ayyuma iba ihabin dubir fakat tahur. Welche Haut auch immer gegerbt wurde, ist tahir geworden. Andere Gelehrte betrachten sie trotzdem als Najis, da ein Hund an sich Najis ist. Das heißt, im Gegensatz zum Löwen ist der Hund an sich Najis. Beim Löwen ist es, wie heißt es, das verendete Tier und so weiter. Alles, was an sich Najis ist, bleibt für immer Najis, wie zum Beispiel ein Schwein. In den Hadithen geht es deshalb logischerweise um Tiere, die nicht an sich Najis sind, sondern Tahir werden können. Das heißt, die Najasa befindet sich dadurch quasi nur im Blut bei manchen Tieren. Und deswegen, wenn die Haut gegerbt wird, ist sie Tahir. Aber die anderen Tiere, die an sich Najis sind, selbst wenn man die Haut gerbt, das, was übrig bleibt, ist immer noch Najis. Das heißt also, alles, was an sich Najis ist, bleibt für immer Najis, wie zum Beispiel ein Schwein. Das ist ein Schwein, auch wenn man es reinigt und schlachtet und deren Haut gerbt, es bleibt immer noch ein Schwein. Und deswegen bleibt es immer noch Najis. In den Hadithen geht es also logischerweise um Tiere, die nicht an sich Najis sind, sondern Tahir werden können. Die richtigere Ansicht ist also die zweite Ansicht unter den Ulama. Das heißt, die Ansicht der Mehrheit gilt für Hunde als auch andere, sowohl für die Landraubtiere als auch für Hunde. Ein weiterer Spezialfall sind die Schweine. Auch hierzu gibt es unter den Gelehrten zwei Ansichten. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, und das ist die Zahiriya, bezeichnen die Haut nach der Gerbung als Tahir. Sie stützen sich wiederum auf die allgemeine Bedeutung des Hadithes, Ayyuma ihabin dubira fattahur. Welche Haut auch immer gegerbt wurde, ist Tahir geworden. Den Hadith haben wir jetzt mehrmals kennengelernt. Und sie stützen sich auf die allgemeine Bedeutung des Hadithes. Oder besser gesagt, die umfassende Bedeutung des Hadithes. Umfasst alle Formen von heute. Andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, bezeichnen die Haut eines oder die gegerbte Haut eines Schweines als Najis. Und das sind die Schafi'iyya, die Hanabila unter anderem. Yani. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Ich finde in dem, was mir an Offenbarung eingegeben wird, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch, denn das ist Rijis. Das Wort Rijis im Arabischen bedeutet auch Najasa, unrein. Najis. Das heißt, die Sache ist Najis. Das Demonstrativpronomen im Deutschen, denn das ist eine Rijis, bezieht sich auf das Schwein insgesamt, also nicht nur auf das Fleisch. Okay, denn im Arabischen, ist auch ein Übersetzungsproblem, weil hier heißt es, oder Schweinefleisch, denn das ist Rijis. Dann denkt man, Schweinefleisch ist Rijis. Das stimmt, aber im Arabischen heißt es Lahmu Khinzir, oder Lahma Khinzir. Lahm heißt Fleisch, Khinzir heißt Schwein. Und eine Regel im Arabischen besagt, dass dieses Ha von Fa'innahu, ja, das nennt man auf Arabisch Ha Uttamir, was im Deutschen mit das als Demonstrativpronomen übersetzt worden ist, bezieht sich auf das letzte Erwähnte. Und was ist das letzte Erwähnte? Ja, das ist das Problem. Hört man im Arabischen Lahma Khinzir. Das letzte Erwähnte ist Khinzir. Und Khinzir bedeutet Schwein. Deswegen das ganze Schwein ist Najis. Tayyib. Und deswegen bezieht sich nicht nur auf das Fleisch vom Schwein, sondern auf das gesamte Schwein. Taib. Richtiger ist also diese zweite Ansicht. Die Begründung ist dieselbe wie in Bezug auf den Hund. Nämlich, dass die Zakat bezieht sich nur auf Tiere, die man grundsätzlich auch essen darf. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 2.11.4. Ist die zu Leder verarbeitete Haut nur äußerlich oder auch innerlich tahir? Wir haben jetzt also Haut, die zu Leder verarbeitet worden ist. Ist sie nur außen, wo es trocken ist, da oder innen auch? Wurde eine Najis-Haut zu Leder verarbeitet, ist sie äußerlich betrachtet tahir. Folglich darf man zum Beispiel auf ihr beten oder sie zu Schuhen verarbeiten. Oder Taschen oder was auch immer. Gilt sie auch innerlich als Tahir, darf man sie zum Aufbewahren von Wasser verwenden, ohne dass dieses dadurch Najis wird. Durch das Tier wurde das Tier durch Zakah getötet, gilt es gemäß Ijma' sowohl äußerlich als auch innerlich als Tahir. Nun geht es um gegerbte Haut eines zu essen erlaubten Tieres, das aber nicht durch Zakah umgekommen ist, das also Maita ist, verendet ist. Also ein Schaf, das von allein gestorben ist. Die meisten Gelehrten betrachten solches Leder sowohl äußerlich als auch innerlich als Tahir. Sie begründen ihre Ansicht damit, dass der Prophet a.s. zwischen dem Äußeren und Inneren keinen Unterschied machte. Das ist die Ansicht der Hanafiya, Shafi'iya, Zahiriya und der Ahlul Hadith, also die Mehrheit der Ulama. Sie begründen es also damit, dass der Prophet a.s. keinen Unterschied gemacht hat zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Ebenso stützen sie sich auf den Qiyas. Ebenso wie die Zakah sowohl das Äußere als auch das Innere Tahir macht, verhält es sich auch mit dem Gerben. Richtig? Das heißt also, wenn man ein Tier schlachtet, ist es dann nur äußerlich Tahir und innen noch Najis? Die Antwort lautet nein. Sogar das zurückbleibende Blut eines verschlachteten Tieres ist Tahir. Warum also dann, und das nennt man Zakah, warum also, wenn man die Zakah anwendet auf die Haut, soll sie nur äußerlich tahir werden? Tayyib. Auch andere Gelehrte sehen solches Leder nur äußerlich als tahir und erlauben folglich darin nur die Aufbewahrung von trockenen, nicht aber von flüssigen Materialien. Und das ist ja, von manchen Ulama, die jetzt nicht näher genannt werden. Aber die Frage ist, was ist der Beweis für diese Fallunterscheidung? Allahu A'lam. Und die richtige Ansicht ist diejenige der Mehrheit, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schöpfte einmal Wasser aus dem Lederbeutel einer Götzendienerin. Aber logischerweise, wenn man Flüssigkeiten aufbewahrt, dann nehmen sie Eigenschaften von dem dem Behälter auf. Und das ist eher der Fall, wenn sie flüssig sind, als wenn sie trocken sind. Deswegen haben manche Gelehrte das Aufbewahren von Trockenen erlaubt und das von Flüssigen nicht. Aber wir sagen, richtige Ansicht ist, inshallah ta'ala, dass man beides darf, sowohl Trockenes als auch flüssig ist, denn der Prophet ﷺ hat es so gemacht in einem längeren Hadith bei Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tayyib, am Ende dieses Kapitels kommt man zu sogenannten Mawan. Mawan, yani, man erwähnt Themen, die nicht unbedingt direkt etwas zu tun haben mit dem bereits erwähnten, denn vorher ging es um die Reinigung. Aber da wir zuletzt gesprochen haben über die Verarbeitung von Häuten zu Leder, und das ist deswegen wichtig, weil Leder getragen wird und Leder auch für die Aufbewahrung von Nahrungsmitteln anderem verwendet wird, passt es dementsprechend eine Sunna dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu überliefern. Und zwar das Verschließen von Behältern. Es ist Sunna, Behälter mit Nahrung nicht unbedeckt zu lassen. Denn Jabir radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, schließe deine Tür und gedenke dabei Allahs Namen. Das heißt beim Schließen. War das eine Sunna, die vergessen ist, also Vergessenheit geraten ist. schließe deine Tür und gedenke dabei Allahs Namen. Denn der Satan öffnet keine geschlossene Tür. Mach deine Öllampe aus und gedenke dabei Allahs Namen. Decke deine Gefäße ab, wenn auch nur mit einem Zweig, und gedenke dabei Allahs Namen. Wenn man Gefäße oder Schalen, die Essen oder Getränke beinhalten, nicht ganz abdecken kann, dann also zumindest teilweise. Das ist damit gemeint. Und binde deinen Trinkbeutel zu und gedenke dabei Allahs Namen, damit eben kein Tier und kein Ungeziefer in deine hineingelangt. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass diese Aufforderung logisch nachvollziehbar ist. Es gehe darum, dass kein Ungeziefer und so weiter in den Behälter gelange. Doch wenn sie rein logischer Natur wäre, warum genügt dann ein Zweig wie eine Baumbürste, wie ein Miswak? Das heißt, wenn es rein logischer, nachvollziehbarer Natur wäre, dann würde man sagen, den Behälter musst du komplett verschließen. Und wenn du nichts hast, dann kannst du die Anordnung nicht umsetzen. Aber die Frage ist, die Frage in diesem Zusammenhang ist, wenn es nur rein logisch nachvollziehbar ist, warum sollte man einfach nur einen Zweig drüber legen? Was will ein Zweig denn bewirken? Und deswegen, das sagen wir offenbar, ist diese Aufforderung sowohl muallal als auch logisch aufzufassen. Also logisch aufzufassen ist klar, das ist der Teil, der sich auf den, das ist der Teil des Hadithes, den man logisch nachvollziehen kann. Und muallal ist eigentlich der falsche Begriff in diesem Zusammenhang. Also und gleichzeitig ist es eine rein religiöse Aufforderung, die wir logisch nicht nachvollziehen können, nämlich die Sache mit dem Zweig. Und das zeigt auch, dass die Anordnungen Allahs Tabaraka Ta'ala und die Anordnung seines Propheten alayhi salatu wassalam sehr oft den Iman des gläubigen Menschen auf Al-Ghaib prüfen. Und das ist auch gewollt und das ist auch erforderlich. Und beziehungsweise hier ist ja auch die Angelegenheit, ob man belohnt und bestraft wird. Und deswegen unterscheidet sich auch hier der Gläubige, der an Al-Ghaib glaubt, von demjenigen, der an Al-Ghaib nicht glaubt. Und wenn nämlich die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam alle immer mit dem Gedanken nachvollziehbar wären, dann würde das die Leute motivieren, die ihren Verstand vor die Überlieferungen setzen. Aber durch diese Überlieferungen sehen wir, dass unser Verstand begrenzt ist, auch wenn wir es nicht verstehen können. Aber genauso wie wir den einen Teil des Hadithes verstehen können und dieser einen Grund, dem eine Ursache zugrunde liegt, genauso liegt demjenigen Teil des Hadithes eine Ursache zugrunde, die wir nicht verstehen können. Und das bedeutet aber nicht, wie gesagt, dass es keinen Grund dafür gibt. Und wir haben das so anzunehmen, wie die Sahaba radiallahu anhum es angenommen haben. Und dadurch unterscheidet sich derjenige Mensch, der nur an Materie glaubt, von demjenigen, der sowohl an Materie glaubt, als auch an die Raib, an das Verborgene, an das Unsichtbare. Und das ist auch das ist eine Art Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala, ein Vertrauen in den Propheten alayhi salatu wassalam. Deswegen, das ist ein Argument gegen diejenigen Menschen, die sagen, in unserer Religion ist alles in dem Sinne logisch nachvollziehbar, dass man alles erklären kann. Man kann erklären, warum das Morgengebet in der Zeit so und so verrichten. Man kann erklären, warum man das Morgengebet nur in 2 Raka'a verrichtet und das Maghrib in 3 Raka'a verrichtet und so weiter und so fort. Diese Sachen sind teilweise nachvollziehbar, teilweise kaschieren wir die Weisheiten dahinter und teilweise nicht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ja am Anfang Surat al-Baqarah gesagt, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Alif Lam Mim, das ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Achtsamen. Und dann hat Allah Azza wa Jal diese Menschen, Al-Muttaqin, die achtsamen Menschen von Allah Tabaraka Ta'ala, beschrieben mit der ersten Eigenschaft, nämlich Al-Ladina Yuminuna Bil-Ghaib. Das sind diejenigen, die an Al-Ghaib glauben. Und danach hat er gesagt, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Und sie verrichten das Salah. Sie verrichten das rituelle Gebet. Die erste Eigenschaft ist Al-Ghaib. Das kommt noch vor dem Salah. Und deswegen auch, du sagst zuerst Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, und danach fängst du an, den Salah zu verrichten. Weil erst wenn das, was im Herzen ist, richtig ist, korrekt ist, die Wahrheit ist, dann bewegt es dich dazu, inshallah ta'ala, auch dich für Allah ta'ala klein zu machen, zu erniedrigen, dich für ihn niederzuwerfen, dich vor ihm zu verbeugen. Und der erste Sache ist Al-Ghaib, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird von uns, zumindest in diesem Leben, nicht gesehen. Deswegen gehört er zu uns erstmal hier zu Al-Ghaib. Und einer seiner Namen ist ja subhanahu wa ta'ala Al-Batin. Das heißt, der für uns Verborgene. Wallahu a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir immer an das glauben, was von uns verlangt worden ist. Und es ist auch nicht schwierig zu verstehen, dass wenn Allah azza wa jal etwas uns anordnet, dass wir teilweise mit unserem begrenzten Menschenverstand diese Sache nachvollziehen können und teilweise nicht nachvollziehen können, weil das ist keine weit hergeholte Angelegenheit, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles und er ist allweise. Es gibt keine Anweisung, die er macht, und keine Anordnung, die er erteilt, und kein Gebot, das er, oder Verbot, das er erlässt, ohne dass es dahinter eine Weisheit gibt. Und hier wird dein Iman geprüft, ob du erstens das auch wirklich so glaubst, oder ob du so überheblich bist und die Anordnung Allahs und seines Gesandten a.s.w. zurückweist, nur weil du eine Sache nicht verstanden hast, nur weil ein Hadith nicht in deinen Kopf passt oder nur weil ein Hadith nicht in deinen Kragen passt, wie manche Menschen im Laufe der Zeit bestimmte Hadith des Propheten a.s.w. verworfen haben, nur weil sie unlogisch seien nachher. Nur unlogisch nach welchem Verstand? Nach seinem Verstand. Nach unserem Verstand sind sie logisch. Und im Nachhinein, was stellt sich heraus? Sie haben sich geirrt. Sie haben sich geirrt. Und vielleicht sind sie zu Lebzeiten noch zur Wahrheit zurückgekehrt. Und vielleicht sind sie gestorben in ihrem Irrtum. Und es wäre so einfach gewesen zu sagen, das, was Allah und sein Gesandter sagen, hat Vorrang gegenüber dem, was ich für logisch oder unlogisch empfinde. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.